3. Einfach leben. Nichts bleibt, nichts ist abgeschlossen und nichts ist perfekt. Beschränke alles auf das Wesentliche, aber entferne nicht die Poesie. Richard Powell, Wabi Sabi, Simple, 2004.